1. Daraufhin ergriff Eliphas von der Mandas Wort und antwortet auf Hiobs Ausführungen. 2. Erfragte, ob ein weiser Mann tatsächlich mit so haltlosen Argumenten antworten und seinen es mit heißem Ostwind füllen sollte. 3. Sollte mit Reden zurecht weisen, die keinen Nutzen bringen, und Wort gebrauchen, die absolut keinen Wut besitzen. 4. Nach Eliphas Meinung zerstör Hiob die Gottesfurcht und untergrabe die Andacht, die Gott rechtmäßig zusteht. 5. Behauptet, dass Hiobs Eigen should seinen Mund late und usich bewusster sprach der Listigen bedeihen. 6. Nicht Eliphas, sondern Hiobs Eigen Mund verurteilen, die sein Lippengegen in selbst aussagten. 7. Fragte spottisch, ob Hiob als der erste Mensch geboren word oder bereits vor der Entstehung der Hügel existiert. 8. Habe etwa im Geheimen Rat Gott zuchort und die gesamte Weisheit für sich allein binspracht. 9. Was wiss Hiob schon, dass den anderen unbekannte sei, oder Welsh einzig Besitzer, die sie nicht auch hatten. 10. Unter ihnen gab es auf faring Grays, die in Lebensjahren sogar reicher seien als Hiobs eigene Vater. 11. Fragte, ob Hiob die gottlichen Trostungen und die sanften Wort, die in gerichtet Worden, für zu gering halte. 12. Warum lasse sich von seinem Unmut fortreißen und warum blickten sein Organ so wollazoren? 13. Sei unangemessen, dass er seinen Unmut gegen Gott Richter und solche Wort aus seinem Mund entweichen lasse. 14. Why kann ein Mensch überhaupt rein sein oder jemand, der von einer Frau geboren word, als gerecht gelten? 15. Wenn Gott nicht einmal seinen Heiligen vollkommen vertraut und selbst der Himmel in seinen Augen nicht rein ist. 16. Why will wenn eiger Gilt dies für den abschulichen und verdorbenen Menschen, der das unrecht so gierig wie Wasser trinkt? 17. Eliphas botten, Hiob zu unterweisen, und vor derte in auf Susuhoren, waren der von seinen eigenen Biobachtungen erzählt. 18. Besog sich debi auf das, was weiße Männer one Zurich Haltung von ihren Vorfahren überliefert bekommen hatten. 19. Dicen Vorfahren war das Land allein gegeben worden, zu einer Zeit, als noch kein Fremder unter ihnen lebte. 20. Ein gottloser Mensch lebe sein ganzes Leben lang in Angst, und für den Tyrannen seien ne begrenzte Jahr vorgesehen. 21. Schrecklich Gerosch verfolgten in Standig, und selbst in Zeiten des Friedens muss mit einem plötzlichen Überfall rechnen. 22. Habe kein Hoffnung mehr, der Dunkelheit zu entkommen, die sich Standig vom Schwert bedroht fühle. 23. Irre auf der such nack brot her und wiss genor, dass ein Tag des Unglücks bevorstehe. 24. Not und Angst versetzten in Schrecken und überwältigten in wie ein König, der zum Angriff bereitstet. 25. Dies geschehe, weil es sein Hand gegen Gott ausgestreckt und es gewahrt habe, dem Allmächtigen zu trotzen. 26. O sei halstarrig gegen Gott angerannt und habe versucht, sich mit seinen dicken Schilden zu schützen. 27. Obwohl es sein Gesicht mit Fett bedeckt und seinen Lenden Wohlstand ansammelte, bleibe verwundbar. 28. Habe sich in Zerstortenstadten und in Hausen niedergelassen, die eigentlich unbewohnt und zu Trümmerhaufen bestimmt wären. 29. Sein Reichtum word nicht von Dauer sein, sein Besitz word schwinden und sein Einfluss sich nicht weiter ausbreiten. 30. A word der Dunkelheit nicht entfliehen können, Flammen worden sein Sprosslinch verdoren lassen und Gottes Horch word in hinwegriffen. 31. A soll nicht auf die Torschen vertrauen, denn irre sich, wenn glaub, das Bettrug im einen Vorteil bringe. 32. Noch bever sein Zeit gekommen ist, word sich sein Schicksal erfüllen und sein Zweig werden nicht mehr grünen. 33. The word sein unreifen Trauben wie ein Weinstock verlieren und sein Bluten wie ein Olivenbaum abwerfen. 34. Denn die Gemeinschaft der Gottlosen bleibt unfruchtbar und das fewer word die Zelte der Verzehren, die Bestechungen nehmen. 35. Sie sind schwanger mit Musel und bringen Unheil herwehe, die innerstets neuen. Betrug vorbereitet.